Hitler sucht einen Kurier. Etwa zwei Wochen nach meiner Rückkehr in die Kaserne Berlin-Lichterfelde, ich war weiterhin der Reservekompanie zugeteilt, suchte man einen jungen Mann für das persönliche Begleitkommando des Führers. Das bedeutete Telefonisten, Kurier- und Leibwächterdienste für Hitler persönlich. Wilhelm Brückner, sein Chefadjutant, hatte Bataillonskommandeur Teddy Wisch wissen lassen, dass man einen absolut zuverlässigen jungen Mann suche, einen, der keinen Ärger mache, es sei dringend. Wisch reichte die Anforderung weiter an den Kompaniechef und Mohnke schlug mich dem Bataillonskommandeur vor. Ich sei schwer verletzt von der Front zurückgekehrt und außerdem der letzte Sohn der Familie. Nach einer Verordnung des Oberkommandos der Wehrmacht sollte der letzte hinterbliebene Sohn einer deutschen Familie für die Zukunft geschont und nicht an die Front geschickt werden. Er, Mohnke, schätze überdies mein Pflichtbewusstsein. Der Bataillonskommandeur erinnerte sich, von seiner Schwägerin nur Gutes über meine Zeit auf dem Bauernhof in Schleswig-Holstein gehört zu haben, und nahm den Vorschlag an. Ich musste mich kurz beim Kommandeur vorstellen, dann teilte Teddy Wisch der Reichskanzlei auch schon mit, man habe einen geeigneten jungen Mann gefunden, mit dem es sicher keine Probleme geben werde. Ich war also ausgewählt, und so saß ich alsbald neben Mohnke im Auto. Ziel: Reichskanzlei, Wilhelmstraße 77, Führerwohnung. Das war am 2. oder 3. Mai 1940. In der Reichskanzlei angekommen, sprach mein Kompaniechef kurz mit einer Wache und überließ mich dann meinem Schicksal. Der Wachmann begleitete mich in das obere Stockwerk, direkt in das Büro von Brückner, der übrigens Hitlers Regimentskommandeur im Ersten Weltkrieg gewesen war. Mein Herz pochte vor Aufregung, vor mir stand immerhin Hitlers Chefadjutant. Brückner musterte mich von oben bis unten, er hielt sich nicht mit Floskeln auf. Es sei beabsichtigt, erläuterte er knapp, mich als Läufer einzusetzen, zum Austeilen von Depeschen und Zeitungen im Adjutantenflügel. Jetzt solle ich aber sofort zurück in die Kaserne meine persönlichen Sachen holen. Anderthalb Stunden später stand ich, meinen Koffer fest umklammert haltend, wieder in der Halle der Reichskanzlei. Ein anderer Wachmann als beim ersten Mal bedeutete mir, ihm zu folgen. Er wies mir ein Zimmer an. Mein Dienstzimmer im obersten Stock des Adjutantenflügels. Danach ließ er mich allein. Vorsichtig, als könnte ich irgendetwas beschädigen, stellte ich den Koffer ab und sah mich um. Das Zimmer war sehr einfach eingerichtet. Zwei Betten, ein Militärschrank, ein Handwaschbecken. Ich hier? In der Reichskanzlei? In der Führerwohnung? Wieso ich? Ich war doch gar nicht in der Partei. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen, sah vor meinem geistigen Auge die jubelnden Menschenmassen im Olympiastadion und Hitler mit ausgestrecktem Arm an mir vorbeifahren. Ich musste erst einmal raus, trat auf den Gang hinaus und traf dort auf zwei ältere Wachmänner. Die beiden nahmen sich meine an und führten mich herum. Ich wollte dringend die Örtlichkeiten kennenlernen. Es sollte allerdings noch länger dauern, bis ich mich einigermaßen zurechtfand. Vor allem machten mich die älteren Kameraden mit den Verhaltensregeln vertraut, die es hier im Allerheiligsten des Reichs einzuhalten galt. Das Wichtigste? Wenn man dem Führer begegnet, zur Seite treten, nichts machen. Entweder er spricht einen von selbst an oder eben nicht. Auf meine vielen Fragen, die ich natürlich hatte, hieß es nur: Halte dich an deine Kameraden, schau genau hin, was die machen, dann geht das von selbst. Am nächsten Tag begann meine Arbeit.